Im Rahmen dieser Fliegersache sind wir nun dazu übergegangen, mal die Juden aus den besten Häusern herauszusetzen. Sie wissen, der Jude ist der Urheber des Krieges, der Hetzer in der ganzen Welt, und er lebt heute in Deutschland noch in Massen und ist damit hier der Spion im eigenen Land. Adolf Hitler hat gesagt, und zwar in einer Rede vor diesem Krieg: Wenn es dem Judentum wiederum gelingen sollte, die Völker in einen Krieg zu stürzen, dann wird das Ende dieses Krieges sein, die völlige Austreibung der Juden aus Europa. Und inzwischen ist ihnen die Entfesselung dieses neuen Krieges gelungen. Noch laufen sie frei herum, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Die Juden werden sämtlich Europa verlassen müssen. Und da weder der Herr Churchill, trotz seinem großen Weltbesitz, sie haben will, noch Herr Roosevelt die Arme auftut, um seine Freunde zu empfangen, werden wir gezwungen sein, selbst den Ort irgendwo in der Welt zu bestimmen, in dem die Juden konzentriert werden. In Köln allein sind es noch rund 6.000 Juden, die uns die Lebensmittel wegessen, größtenteils nichts tun, sondern die Leute belästigen. Sie haben ja jetzt den Judenstern. gesehen. Und viele kommen nun entsetzt und sagen: Um Gottes Willen, so viele Juden habe ich ja noch nie in Köln gesehen, wie jetzt auf einmal. Also der Judenstern war schon höchst angebracht. Und jetzt sehen wir, wie massenhaft sie noch herumlaufen. Und die Entfernung aus den festen Häusern, die wir in Köln durchführen, hat den Grund darin, dass wir unsere deutschen Volksgenossen, deren Wohnungen durch Fliegerbomben zerstört wurden, zunächst einmal feste Wohnungen geben wollen. Es geht also hier um die Frage, wer hat den Vorzug? Unsere deutschen Volksgenossen, denen die Engländer durch den vom Juden angezettelten Krieg die Wohnung kaputt geworfen haben, oder unser Feind im Land der Juden? Ist ja eigentlich gar keine Frage.